Kapitel 7. In diesem Sommer gehe ich schwimmen. Ist das okay für dich? Ja. Sicher? Ja, sicher. Ganz sicher? Vincent, ich meine ja nur. Toll, da hatte sich Adam aber mit seiner Aktion gestern ordentlich was eingebrockt. Jetzt wurde er schon gelöchert, ob er überhaupt mit zum See konnte. Herrgott, als wäre er labil. Er warf die Badetasche demonstrativ über seine Schulter und stapfte voraus zum Treffpunkt. Vincent hob nur beschwichtigend beide Hände und grinste. Für den heutigen Tag waren knapp 35 Grad gemeldet. Eindeutig zu heiß, um irgendwelche Aktivitäten zu machen, die nicht nur Eis essen, im Schatten dösen und im kühlen Wasser planschen waren. Das fanden auch Vincent und Alex und sie hatten prompt die Tagesplanung über Bord geworfen und einen Badetag am See ausgerufen. Gejohle von den Campern. Auch Adam hatte sich ehrlich gefreut. Nach der Anstrengung des gestrigen Tages und der folgenden schlaflosen Nacht kam ihm ein Tag Entspannung wirklich entgegen. Und dann wurde er von Vincent gefragt, ob er das überhaupt konnte, und seine Laune war wieder im Keller. Ihm war sein Ausfall sowas von peinlich. Nicht nur, dass Vincent ihn so sehen und babysitten musste, sondern dass er ihm auch noch alles erzählt hatte. Er hatte Vincent ausgenutzt, da war sich Adam sicher, und er würde sich dringend dafür entschuldigen müssen. Als er schließlich sein Badetuch im Sand ausbreitete, blickte er sich vorsichtig am See um. Ehrlich gesagt hatte er kaum Erinnerungen an diesen Ort, denn die Ermittlungen hatten ihn damals nur kurz hierher gebracht. Das war gut, befand Adam. Es war gut, dass er Vincent nicht anlügen musste. Charlie, Eileen, pfiff Adam und zog schon die übergroße Sonnencremeflasche aus seinem Beutel. Was denn? Maulte Eileen, die sich schon wieder unglaublich dadurch gestört fühlte, dass ihr eigener Vater sich anmaßte, mit ihr zu reden. Sonnencreme, flötete Adam knapp. Boah, Papa, machten Eileen und Charlie im Chor. Nichts, boah, Papa, wiederholte er. Was ich mir von eurer Mutter anhören könnte, wenn ihr krebsrot nach Hause kommt, also bitte. Charlie ließ sich als Erste breitschlagen, kleckste sich die Creme artig auf alle sichtbaren Körperstellen und ließ sich am Rücken sogar von Adam helfen. Eileen stand daneben und beobachtete das alles skeptisch. Vincent, der soeben sein Strandtuch ausbreitete, grinste höchst amüsiert. Aisha muss das alles nicht machen, maulte Charlie. Wenn du lange Kleidung tragen würdest, auch beim Baden, dann müsstest du das auch nicht machen, schoss Adam einfach unbeeindruckt zurück. Aber bis dahin gibt's Sonnencreme. So, du darfst. Abflug. Charlie rannte auch schon los, um den Mädchen in ihrer Gruppe ins Wasser zu folgen. Eileen? Ich krieg das selber hin, fauchte sie und nahm Adam mit spitzen Fingern die Tube ab. Mit dem Rücken helfe ich dir gleich. Ich könnte auch Eileens Rücken eincremen, kam es von rechts und Adam sah dort wieder diesen David stehen, der verlegen seine Hand in den Nacken legte und Eileen verschmitzt angrinste. Oh ja, setzte Eileen begeistert an. Sonst noch Wünsche? Ging Adam dazwischen. Krächzte David und wurde schlagartig rot. Du kümmerst dich um dich selbst, speiste Adam ihn ab. Ich glaub, so weit kommt's noch. Papa, jammerte Eileen elendig. Widerwillig hockte sie sich vor ihn auf das Handtuch. Hast du etwa was gegen junge Liebe, Adam? Flötete Vincent von links und grinste süffisant. Ich bin doch gar nicht, kam es von Eileen. Ich hab nichts gegen junge Liebe, ich hab was gegen pubertäre Jungs, grummelte Adam und schoss mit seinen Augen Giftpfeile in Davids Richtung. Der war aber inzwischen dazu übergegangen, einen Wasserball aufzupusten. Du warst doch auch mal einer, bemerkte Vincent. Ja, und genau deshalb weiß ich, wie die drauf sind, schimpfte Adam weiter. Es geht mit Rückeneincreme los und am nächsten Tag finde ich den bei Eileen auf der Hütte, oder was? Papa! Ich meine ja nur. Du darfst gehen. Du bist so peinlich, ey! Vincent lachte sich schlapp. Lieber peinlich als mit 48 schon Opa. Eileen stapfte mit hochrotem Kopf davon. Richte dem David sehr gerne aus, dass ich Polizist bin. Vincent hielt sich inzwischen den Bauch vor Lachen. Und ich dachte, du bist nicht einer von diesen Helikoptereltern, kicherte er. Weiß gar nicht, was daran lustig ist, murmelte Adam todernst. Gerade du als Campleiter solltest mir eigentlich zustimmen. Ach komm, Adam, hickste Vincent, als ob du in dem Alter nicht auch einem hübschen Mädchen mal den Rücken eincremen wolltest. Er wackelte anzüglich mit den Augenbrauen. Wenn ich dieses Bedürfnis jemals hatte, hat sich das in der Sekunde verabschiedet, wo ich Töchter bekommen habe. Jungs sind eklig. Da stimme ich dir zu, seufzte Vincent und wischte sich eine Kajalträne von der Wange. Er setzte sich auf. Na komm, du bist gerade so gut dabei. Machst du bei mir weiter? Adam wusste nicht, wie ihm geschah, als Vincent sich in einem Schwung das T-Shirt über den Kopf zog und näher an ihn heranrutschte. Auffällig unauffällig erlaubte sich Adam einen ganz kurzen Blick auf Vincents nackten Oberkörper. Vincent hätte nebenberuflich sicherlich auch als Model arbeiten können, so gut wie er, Adam? Adam räusperte sich laut. Ja, ja, ich mach schon. Adam meinte, ein wissendes Lächeln auf Vincents Gesicht zu sehen, bevor er ihm den Rücken zudrehte. Egal, das musste er vergessen. Sonnencreme verschmieren, das war der Auftrag. Langsam und gleichmäßig strich er seine Hände über Vincents weichen Rücken. Seine Finger überflogen behutsam die festen Muskelstränge, fuhren von oben nach unten und über seine Schultern und den Nacken nach vorne. Vincent war so warm unter seinen Fingern, lehnte sich sogar der Berührung entgegen und ließ genüsslich seinen Kopf nach vorne fallen. Adam war ganz übergründlich, verbrachte mehr Zeit als nötig damit, Vincents Rücken einzuschmieren. Er wollte eben nicht, dass Vincent sich verbrannte, war doch nichts dabei. Die Wärme in seinem Bauch und das Kribbeln in seinen Fingern würde er auf die Hitze des Tages schieben und gut. So, fertig, krächzte er schließlich. Vincent blieb weiter so nah vor ihm sitzen, drehte nur seinen Kopf herum, um Adam anzusehen. Dabei waren sie sich so nah, dass wenn sie gewollt hätten... Danke, hauchte Vincent in dieser butterweichen Stimme. Seine Lippen verzogen sich zu einem sanften Lächeln und ganz kurz, für den Bruchteil einer Sekunde, legten sich seine Augen auf Adams Mund. Aber das hatte sich Adam sicherlich nur eingebildet. Soll ich auch bei dir? Adam grub seinen Blick in den Sand neben seinem Handtuch. Musst du nicht. Ach komm, forderte Vincent. Wie war das? Niemand darf krebsrot nach Hause kommen? Adam wollte noch irgendwas brummen, von wegen, dass es ja scheißegal war, wie er aussah, solange es den Mädchen gut ging. Aber andererseits, wenn Vincent es schon mal anbot... Ich kann auch David fragen, witzelte Vincent. Ja, bestimmt, erwiderte Adam sarkastisch. Da bist du mir schon lieber. Ich fühle mich geehrt, meinte Vincent trocken. Adam zog sein Shirt aus und fühlte sich prompt unwohl. Er war nicht so fit und so schlank wie Vincent und das war ihm in diesem Moment überaus bewusst. Eigentlich sollte es ihm sowieso egal sein, was Vincent dachte. Aber er konnte nicht ignorieren, wie Vincents blaue Augen beiläufig über Adams Form fuhren, sein Mundwinkel zuckte und er sich ganz leicht auf die Lippe biss. Was das nun schon wieder hieß. Adam lief ein gewaltiges Risiko, rot anzulaufen. Deswegen drehte er Vincent einfach wortlos den Rücken zu und wartete, dass die kalte Sonnenmilch auf seinem Rücken landete. Wenn Adam sich schon schlecht gefühlt hatte, Vincent so lange zu begrapschen, dann brauchte er sich spätestens jetzt keine Sorgen mehr machen. Vincent war sogar noch gründlicher, brauchte noch länger. Adam sollte das wahrscheinlich stören, war Vincent ja eigentlich ein Fremder. Aber mal ehrlich, es war schon sehr lange her, dass ihn jemand so berührt hatte. Da durfte er das doch ein bisschen genießen. Vincents lange Finger strichen über Adams Rückgrat, massierten leicht seine Schultern und Adam musste sich dazu zwingen, kein peinliches Geräusch von sich zu geben. »Haben deine Tattoos irgendeine Bedeutung?« raunte Vincent und Adam spürte seinen Atem im Nacken. »Ach, Jugendsünden hauptsächlich«, erwähnte Adam. Mehr konnte er jetzt nicht erklären, zu groß die Gefahr, dass seine Stimme endgültig wegbrach. »Ich weiß nicht«, summte Vincent verträumt und strich nun über die Rose auf Adams Oberarm. »Ich finde, die stehen dir.« »Moment.« »Flirtete Vincent etwa mit ihm?« »Danke«, hüstelte Adam. Er würde sich so gern in die Berührung lehnen, Vincent auffordern, weiterzumachen, ihn nie wieder loszulassen. Aber das ging natürlich nicht, also räusperte er sich nur, rutschte von ihm weg und bedankte sich. Vincent war einfach nur nett, das hatte alles nichts zu bedeuten. Auch wenn Adam meinte, jetzt einen enttäuschten Ausdruck über Vincents Gesicht huschen zu sehen. »Na dann, gehen wir schwimmen?« forderte Vincent. »Bist du Banane? Weißt du, wie kalt das Wasser ist?« »Woher willst du das denn wissen? Warst du schon mal drin?« »Nee, das brauche ich auch nicht. Das ist ein Natursee in der Lausitz. Natürlich ist der eiskalt.« »Ach komm, Adam.« »Du kannst ja meinetwegen gehen, ich bleib hier.« Vincent rümpfte die Nase. »Ich bring dich heute schon noch dazu.« Vincent machte sich einfach wieder auf seinem Handtuch lang, legte seinen Lockenkopf auf seinem Arm ab und ging eben nicht ohne ihn ins Wasser. Adam versuchte sich nicht allzu sehr darüber zu freuen, dass Vincent scheinbar Zeit mit ihm verbringen wollte. Faul ließ sich Adam ebenfalls in den Sand plumpsen. Zwar piekste ihn hier und da ein spitzer Stein oder ein Ästchen, aber die warme Luft, die Sonne und das fröhliche Glucksen und Kreischen der Kinder hellten seine Laune auf. Er schaute so in der Gegend herum und sein Blick fand wie immer seine Kinder. Charlie spritzte sich gerade gegenseitig mit ihren Freundinnen nass und quiekte ausgelassen. Adam grinste. Dann sah er Eileen, die sich lachend mit David einen Wasserball hin und her warf. Adam grinste schon etwas weniger. Es war ja harmlos, also würde er nichts weiter dazu sagen. Noch nicht. Vincent musste seinem Blick gefolgt sein, denn er fragte, »Du, Adam, wieso ist Eileen eigentlich so schlecht auf dich zu sprechen, wenn ich fragen darf?« Adam verzog das Gesicht. »Wer sagt, dass sie schlecht auf mich zu sprechen ist?« »Ach, niemand«, druckste Vincent scheu herum. Es ist nur... Raus damit, seufzte Adam besiegt. Na ja, so ist sie ja eine recht freundliche und aufgeweckte junge Frau. Aber wenn sie mit dir redet, ist sie irgendwie immer schlecht drauf, erzählte Vincent lapidar. Also meine ich, mitbekommen zu haben. Meinst du ja? Brummte Adam missmutig. Vincent summte nur zustimmend und klimperte ihn erwartungsvoll an. Adam biss sich auf die Innenseite seines Mundes. Gut, zu diesen Augen konnte er dann doch nicht Nein sagen. Sie... Ach, Adam fand die Worte nicht. Nach der Trennung von meiner Ex habe ich mich noch mehr in meine Arbeit geworfen als vorher schon. Ich hatte noch weniger Zeit für die Mädchen und, naja, in dem Alter ist sowieso alles super schlimm und dramatisch. Da denke ich, dass sie das alles einfach mehr mitgenommen hat als Charlie. Verstehe, sagte Vincent lapidar. Ach, und dann ist ihre Zündschnur so kurz und meine auch und dann motzen wir uns irgendwie nur noch an, redete sich Adam in Rage. Und dann sitzen wir jetzt hier 2 Wochen aufeinander, wo wir uns nicht aus dem Weg gehen können und Lydia meinte, dass das Camp eine gute Möglichkeit ist, unsere Beziehung wieder zu kitten. Da stimme ich ihr zu. Adam war vor den Kopf gestoßen. Was? Ich stimme deiner Ex zu, dass ein gemeinsamer Urlaub helfen kann. Man sollte seinen Problemen nicht aus dem Weg gehen, dadurch verschwinden sie nicht, sondern werden nur schlimmer. Okay, du Seelenklempner. Du wirst lachen, aber ich habe Psychologie sogar studiert, grinste Vincent stolz. Und daher weiß ich, dass Konfliktbewältigung ein sehr komplexes Thema ist. Adam räusperte sich. Wollten wir nicht schwimmen gehen? Vincent lachte auf, wusste er genau, was Adam hier versuchte. Nein, ehrlich. Ich würde vorschlagen, dass ihr die gemeinsame Zeit hier nutzt und euch mal aussprecht. Nicht anschreien oder irgendwelche Vorwürfe machen, sondern wirklich aufmerksam der anderen Person zuhören. Und dann gegebenenfalls etwas anpassen. Adam schluckte. Was sollte er darauf auch sagen? Er blickte wieder zu seiner ältesten Tochter. Ihre Wasserballrunde hatte sich vergrößert, spielten jetzt auch noch 3 andere Mädchen und Jungs mit und Eileen lachte ausgelassen. Adam lächelte traurig. Er vermisste die Zeit, wo sie so fröhlich in seiner Nähe gewesen war. »Ich will doch nur das Beste für sie«, flüsterte er in sich hinein. »Ich weiß, dass ich kein guter Vater bin, war ich nie. Und ich denke mir immer, dass es doch für die Mädchen besser sein muss, wenn ich nicht da bin. Dann kann ich keinen Mist machen oder die falschen Dinge sagen.« Adam fing Vincents Blick auf. Er sah wieder so mitleidig und einfühlsam aus und Adam wurde ganz ärmlich zumute. »Adam, du weißt, dass Kinder nicht so denken. Kinder wollen einfach, dass ihre Eltern da sind, mit allen Ecken und Kanten.« »Ich liebe die beiden doch so sehr und ich will auch in ihrem Leben sein, ich schwöre. Verdammt, ich will bei diesen ganzen bekloppten Tanzgruppenaufführungen und Klavierstunden dabei sein, ehrlich. Ich will nichts mehr. Aber ich denke eben, dass sie ohne mich besser dran sind.« Vincents warme Hand landete auf Adams nacktem Knie. »Sag ihr das.« »Hä?« »Sag Eileen genau das, was du mir gerade gesagt hast. Du hast keine Ahnung, wie viel ihr das bedeuten wird und wie schnell sie dir das ausreden wird.« Adam lachte abschätzig auf. »Pff, das glaube ich nicht, die wird mir zustimmen.« Vincent schüttelte so vehement seinen Kopf, dass seine Locken wild umherflogen. »Lass es dir von jemandem gesagt sein, dessen Vater irgendwann einfach abgehauen ist«, sagte er kleinlaut. »Es tut ihr mehr weh, wenn du nicht da bist. Und Charlie auch, auch wenn es so scheint, dass sie das besser wegsteckt als ihre Schwester.« Adam spürte einen Stich im Herz, aus so vielen Gründen. »Sorry übrigens«, platzte er hervor. Vincent hob eine Augenbraue. »Hm? Weswegen?« »Na, dass ich meinen ganzen Ballast auf dir abwerfe. Das gestern Nachmittag und heute Nacht und das gerade, ich... Wir kennen uns noch gar nicht, das sollte ich nicht...« Vincents Hand schloss sich zart um Adams Handgelenk. »Adam, ist es dir eigentlich jemals in den Sinn gekommen, so ganz allgemein, dass es Leute gibt, die dich gern in ihrem Leben haben wollen?« »Du bist kein Ballast. Weder für mich noch für irgendwen und schon gar nicht für Charlie und Eileen. Das wird sich auch nicht ändern, umso mehr du dir das einredest.« Adam klappte seinen Mund auf und zu und zog seine Augenbrauen zusammen. Vincent schaffte es immer wieder, ihn sprachlos zu machen. Was er da eben gesagt hatte, hieß das... Er spürte, wie Vincents Daumen über seine Stirn strich. »Verzieh nicht immer so das Gesicht, das bleibt sonst so.« Adams Blick fing wieder Vincents große Augen auf. Wenn er seinen Mitbewohner so betrachtete, wie er faul neben ihm lag, ihn verschmitzt angrinste und seine Finger sanft über Adams Gesicht geistern ließ, dann: Los, wer als erster am Wasser ist!